In den vergangenen Tagen und Nächten ist es in Heidenau ruhig geblieben. Dennoch fühlen sich die Flüchtlinge nicht mehr sicher. Das berichtet unsere Korrespondentin Alexandra Gerlach. Die Flüchtlinge haben Angst, das weiß ich aus Gesprächen, die ich am Anfang der Woche dort mit Flüchtlingen geführt habe. Sie haben natürlich mitbekommen, was auf der Straße los ist. Der Praktikerbaumarkt gibt zwar keinen Blick frei auf die Straße, auf der die Pöbeleien stattgefunden haben und die Böller geflogen sind, die Raketen letzte Woche, aber man kann alles hören. Ein Afghaner hat mir gesagt, das hat er so nicht erwartet. Er hat gedacht, er hat das Schlimmste hinter sich, als er sein Land verlassen hat und die lange Flucht überstanden hatte, aber nun habe er Angst. Kritiker werfen der sächsischen CDU-geführten Staatsregierung vor, sie habe rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung lange kleingeredet. Der sächsische CDU-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer wies diesen Vorwurf in dieser Sendung zurück. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben erfolgreich die NPD aus dem Landtag vertrieben. Wir haben an dem Tag, wo dies damals passiert ist, im Jahr 2004, ein Programm für weltoffenes Sachsen ins Leben gerufen, mit dem Initiativen gefördert werden. Das hat viel Segen über das Land gebracht. Die Staatsregierung hat auf das Pegida-Phänomen mit Gesprächsforen reagiert und hat damit organisiert und erreicht, dass die Menschen, die wirklich Fragen haben, die ehrlich etwas wissen wollten, die auch Kritik und Ängste haben, dass die zu den Veranstaltungen kommen. Und deswegen ist die Zahl der Demonstranten auch deutlich zurückgegangen. 71 Leichen hat die Polizei in Österreich in einem abgestellten LKW auf der Autobahn bei Wien gefunden. Es wird vermutet, dass es sich um syrische Flüchtlinge handelt. Tim Heller zum Stand der Ermittlungen. Bereits gestern waren in Ungarn 4 Männer verhaftet worden, 3 Bulgaren und 1 Afghane. Unter ihnen sollen der Besitzer des Lastwagens und die beiden Fahrer sein. Sie werden heute vor einem Gericht im südungarischen Kecskemét erscheinen. Die Staatsanwaltschaft im Burgenland geht davon aus, dass die Verdächtigen nach Österreich überstellt werden. Zudem müssen die Menschen identifiziert werden. Die Polizei hat deshalb eine Hotline eingerichtet und hofft, dass sich auf diesem Wege Angehörige der Opfer melden. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon fordert wegen der Flüchtlingskrise legale Fluchtwege nach Europa. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Rudolf Seiters, unterstützte diese Forderung im Deutschlandfunk. Also das DRK hat seit langem gesagt, dass wir auch suchen müssen nach sicheren und legalen Zugangswege für Schutzsuchende nach Europa, damit eine lebensgefährliche Flucht über die Meere nicht die einzige Fluchtmöglichkeit bleibt. Ich weiß, dass das eine schwierige Situation ist, denn der Vorschlag, zum Beispiel in Libyen Asyleinrichtungen zu schaffen, von wo aus dann die Anträge gestellt werden können, ist ja bei der kriegerischen Situation und nicht ganz einfach. Wie weit man hier die deutschen Botschaften einschalten kann, das muss geprüft werden, aber ich glaube, die Zielsetzung ist richtig. Um die Behörden bei den Asylanträgen zu entlasten, unterstützt der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Manfred Schmidt, die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz für Migranten aus dem Balkan. Er sagte den Informationen am Morgen: Das ist zumindest eine der Forderungen und ich glaube, dass diese auch uns entlasten würde eben im Bereich des Asylverfahrens. Denn es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn Menschen hierher kommen und wir haben eine Schutzquote von 0,1, 0,2% und diese Menschen dann in einem falschen Verfahren hier das, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich beabsichtigen, gar nicht realisieren können und dann auch noch Schleppern auf den Leim gehen.